hatten wir letztes Mal. I'm leaving today. Ah, nee, ist zu schwierig, glaube ich. It seems today somebody. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Das Podcast USO. Endlich mal wieder eine neue Folge. So lange hat es gedauert, wir haben eine kleine Pfingstauszeit genommen und ihr hört ihn schon natürlich, er kann sich nicht zurückhalten. The Master of Stefan Titze. Ich bin da, Titze. Hallo. Es freut mich sehr, heute mit Florentin Will, meinem Co-Moderator, Gastgeber dieser schönen 21. Dank, Folge meine zu Herren, sagen. Ab jetzt dürfen wir zocken. Das war eine Pfingstpause, oder? Das war... Geil. Wie hast du Pfingst verbracht? Ich hab gefeiert ohne Ende. Das ist mein Lieblingsfeiertag. Ich hab, glaube ich, nicht geschlafen das gesamte Wochenende durch. Ich habe gegeben, was ging. Aber wir sind auch richtige Pfingst-Freaks, sind wir auch, ne? Ich bin ganz müde davon jetzt und ich habe den ganzen Tag meine Lieblings-Pfingst-Songs gebrüllt und bin durch die Wohnung gelaufen und hab... Für mich ist die schlimmste Nachricht, dass ich wieder ein Jahr lang warten muss bis Pfingsten, ehrlich gesagt. Ich fand auch gut deinen Tweet, wo du dich einerseits entschuldigt hast, dass keine Folge kommt, andererseits aber einen Hauch von Interaktivität reinbringen wolltest, indem du gefragst, ja, wo feiert ihr denn Pfingsten? Null Antwort. Vor allem ist die Leute haben den Gag verstanden. Niemand fragt danach, wie man Pfingsten verbracht hat, weil das Pfingsten ist einfach der random, most random Feiertag, den es gibt überhaupt. Ich weiß nicht, ob die Leute den Gag verstanden haben oder einfach nur nicht antworten generell. Nicht antworten. Aber da muss man ganz sagen, wenn wir gerade bei Community-Arbeit sind, vielen, vielen Dank für die ganzen coolen Zuschriften. Vor allem hat uns natürlich gefreut, Maria hat uns ein Foto geschickt von der die Booster-Gang. Mega geil. Unglaublich geil. Sind das alles Leute, die uns hören, oder hast du die einfach dazu gezwungen, so ein Booster-Ding, oder sind das Passanten, denen du einen Booster hast? Ich habe mit Photoshop ein bisschen nachgeholfen. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn du uns das noch beantworten könntest, wir waren sehr stolz. Wir haben kurz einen Hohlenflug. Das stimmt schon. Man muss mal zusammenfassen, also dieses Bild beweist, wir haben sehr viele, sehr junge und sehr gut aussehende Hörer. Und ich meine, welche bessere Nachricht gibt's denn als das? Natürlich mal wieder die ernüchternde Botschaft, dass unsere Zuhörer wesentlich cooler sind als wir, aber naja, zu viele Freunde habe ich nicht, wie auf dem Bild, ehrlich gesagt. Muss ich es mal ganz ehrlich. Aber wir sind echt ganz schön, also von euch kommt sehr viel, muss man sagen. Auch von uns kommt sehr wenig. Und von uns kommt sehr wenig. Ich selber wurde vom Podcast UFO bei Skype noch nicht angenommen. Also wenn ihr, wo ich wundere, warum haben die mich noch nicht angenommen? Ich habe dem Podcast UFO auch schon eine Anfrage geschickt bei Skype. Ich selber wurde noch nicht bestätigt als Freund. Und deswegen kann ich auch selber, obwohl ich selber da Teil des davon bin, kann ich selber nicht anrufen und oder irgendwelche Nachrichten hinterlassen. Naja. Das ist echt scheiße. Wir sind echt. Aber andererseits, es war Pfingsten. Und ja, da kann man das schon mal. Wenn das keine Ausrede ist, hey, es war fucking Pfingsten. Apropos, unser Thema kommt heute auch von einem Gast, von einem Zuhörer. Nein. Doch, in der Tat. Ich muss kurz raussuchen. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr uns immer so tolle Themenvorschläge schickt anscheinend und wir die anscheinend auch annehmen und intern klären, dass wir das so machen. Gut, dass das und zwar so der Fall Severin, ist. Und Severin so Schwalb hat geschrieben, Alter, Sevi, du alte Ratte, du alte Hundejunge, du geile Sau, du! Themenvorschlag, Schlaf und Träume. Cool. Finde ich gut. Ja, geil. Richtig geil. Können wir machen. Ich habe tatsächlich die letzte Woche relativ wenig geschlafen. Ich war auf einer teuflischen Odyssee zwischen Köln, Berlin und den Niederhöllen, begleitet mit einer sanften Melodie von streikenden Bahnführern. Das war echt nicht so ganz cool. Und ich Florentin singt den Bahnführer-Blues. Die Woche, aber es war auch okay. Ja, war tatsächlich so. Ich dachte, ich bin total clever, und die meisten Katastrophengeschichten beginnen so, auch so der Zweite Weltkrieg, so, was ist schiefgelaufen? Folgendes, ich dachte, ich bin total... Und greif Polen an! Greif Russland an! Ha! Damit rechnen die nie, aber dann, der Rest ist Geschichte, wortwörtlich. Und zwar begann der Streit ja um 2 Uhr morgens. Und ich dachte, ja, Leute, dann bin ich total clever und fahre halt mit dem Zug um 0.30 Uhr, also vor 2 Uhr. Auf dem Weg zum Bahnhof habe ich mir dann allerdings überlegt, also wie läuft das? Fahren die dann nur 1,5 Stunden lang und schmeißen mich dann einfach raus irgendwo auf der Bahn? Das ist eine sehr gute Frage. Du stellst wahnsinnig viele blöde Fragen, aber das war eine sehr gute Frage, wo man sich manchmal echt fragen muss, ob das wie das läuft. Ja, und ich dachte, dass sie dann einfach auf dem Zug anfangen zu streiken und der Zug halt noch so dahin rollt vielleicht ausrollt, gerade bis nach Köln ausrollt. Hatte ich jetzt gehofft tatsächlich. War jetzt meine große Hoffnung. War aber nicht der Fall. Nein, der Zug fiel einfach aus. Einfach random, ach nee, scheiß drauf, wir haben zwar angekündigt, Spiegel Online hat geschrieben, 2 Uhr nachts, aber ja, fuck it. Das ist einfach eine Lüge. Also darfst du einfach nicht, du kannst einfach sagen, wir fahren ab dem so und so vielten nicht mehr, aber eine Uhrzeit zu nennen, ist doch völliger Quatsch. Weil es fahren ja nicht alle Züge um 2 Uhr los. Da ist der Punkt, wo ich wirklich wütend werde. Ich meine, die sollen streiken von mir aus, ist zwar scheiße und nervt mich, aber ist ihr gutes Recht. Aber wenn sie dann sagen, wir streiken um 2 Uhr. Vor. Also, wie muss man sich vorstellen, wenn du wütend bist, ganz doll? Da werd ich richtig fuchsig! Das kann doch so nicht wahr sein! Am Bahnsteig. So stand ich da am Bahnhof. Wie wild und sag, Leute, eine, ich meine, wenn ihr sagt, ihr streikt, ist die eine Sache. Aber wenn ihr sagt, ihr streikt ab 2 und dann um 0.30 Uhr stehe ich hier mit einem abgesagten Zug. So geht es nicht! So haben wir nicht gepokert, meine Herren. Und da saßen tatsächlich die ganze Nacht durch irgendwie so drei Mit-50er fette Männer, die auch so Warnwesten anhatten und saßen da rum so neben dem Wir-Streiken-Schild. Und man weiß nicht genau, wer das war. Waren das jetzt streikende Bahnschaffner oder nicht? Oder waren das einfach Leute von der Bahn, die da versucht haben, das zu geregeln? Auf jeden Fall haben die den gesamten Hass abbekommen von allen Leuten, die da gestrandet sind. Und immer, wenn Leute vorbeigekommen sind, ja, fickt euch, ihr Penner, fickt euch, ihr Scheiße. So leise Fluchen vorbeigekommen. Aber wahrscheinlich hatten die damit überhaupt nichts zu tun. Und haben sich einfach zur Sicherheit nur Warnwesten angezogen und haben den ganzen Hass abbekommen. Und auch meinen Hass natürlich, weil ich habe denen einige böse Blicke zugeworfen. Das kannst du ja nicht sagen. Es ist genauso wie diese Bauarbeiter auf Autobahnen zum Beispiel, wo man sich dann immer sehr aufregt, wenn man dann mal 2 Stunden steht, weil einfach so eine Baustelle gerade ist, die seit 12 Jahren da die A1 komplett blockiert. Und dann, glaube ich, kriegen auch Bauarbeiter, da gab es mal so einen Bericht im Fernsehen, kriegen die nichts ab. Also Bauarbeiter werden einfach gehatet. Autofahrer zeigen einen Mittelfinger und beschimpfen die dann einfach. Wobei, das sind die sind am wenigsten dafür können. Die führen das einfach nur aus, ihren Auftrag. Oder wenn ein Unfall ist irgendwie und die halbtote Leiche davongetragen wird, kriegt die auch nochmal, fick dich! Was musst du dir einen scheiß Unfall bauen? Also die Leute sind schon immer sehr... Ja, selbst die Leiche ist dann sehr sauer noch. Genau, die Leiche ist auch sauer. Fuck! Scheiße. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich wieder traurig nach Hause getrottet bin, nochmal 4 Stunden geschlafen habe und dann nochmal zum Bahnhof gegangen bin, damit so ein Ersatzzügen gefahren bin. Denn abschließend muss man sagen, der Streik ist gar nicht so schlimm. Es fahren ja Ersatzzüge. So, also so ist es ja nicht. Das kriegt man in den Medien immer nicht so ganz. Ich glaube, Streiks sind so lange nicht so schlimm, wie man sich plötzlich anfängt, irgendwelche Pläne auszudenken, wo man denkt, wow, ich bin so geil, ich hab dieses System durchschaut und überliste das Streiksystem und ab dann wird's scheiße. Ja, vor allem, wenn man sich so ein System ausdenkt, ab dann wird's scheiße. Ich habe versucht, das System zu überlisten, bin gescheitert und habe dann gemerkt, dass ich es gar nicht hätte überlisten müssen. Ja, genau. Also das ist so der klassische, ich glaube, die klassischen 3 Stufen des klassischen mythologischen Helden, ja, Herkules auch, denkt sich über Strategie aus, scheitert und am Ende so, ach nee, die Tür war die ganze Zeit ja offen. So, das ist, glaube ich, genau, ich habe genau diesen Heldenmythos durchgemacht am Wochenende. Aber du sagst, du hast nicht geschlafen, weil du halt unterwegs warst, aber schläfst du normalerweise in der Bahn? Ich versuche immer in der Bahn zu schlafen, aber es ist extrem schwierig. Kann man das? Träumt man da? Nicht wirklich. Da träumt man tatsächlich sehr schlecht. Man kann Traum von Realität kaum auseinanderhalten. Und letztens, ich hatte mal, das wollte ich schon ewig erzählen, weil ich das so lustig fand. Ich hatte ja teilweise, bin ich nach Köln gefahren, um auch einen Podcast mit dir aufzunehmen und hatte dann mein Mikrofon und ein Kabel dabei. Und also um das jetzt mal für die technisch weniger bewandten Leute zu erklären, also wir nehmen mit einem Mikrofon und in dem steckt ein Kabel. Da kommen dann die ganzen Wörter und die Satzzeichen, die Grammatik. Die fliegen dann darum und kann manchmal ein bisschen durcheinander. Das ist wie eine kleine Straße, ja, wie so ein Weg. Da laufen die entlang, ganz flott sind die unterwegs. Sehr, sehr ihren schnell. Familien. Und genau. Dann gehen sie mal zum Kabelzoo. Genau. Oder gehen mal in so ein Kabel-Minigolf spielen auf dem Weg. Und dann laufen sie durch das Kabel in ein Audio-Interface und von da aus dann in den Computer. Und da wird das dann aufgezeichnet. Und mein Kabel ist extrem lang. Das ist also viel, viel, viel zu lang. Das ist, glaube ich, 5 Meter lang für eine 30 Zentimeter Strecke. Also es ist unglaublich lang. Ich frage mich auch immer, wie solche Gerätekabellängen festgelegt werden. Wer legt das fest? Nein, du legst sie fest. Du bist der Einzige, der festlegt. Ja, nee. Es gibt tausende Längen und du kannst wählen, was du brauchst. Es gibt du oft hast schon recht. Man braucht 30 Zentimeter bei dem, was wir machen. Ja, aber ich habe ein 5 Meter Kabel. Ja, aber das liegt doch an dir. War vielleicht auch ein Fehlkauf. Das liegt ja, doch aber an trotzdem. Dir. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine Maus, die hat wirklich ohne Witz ein 2 Meter langes Kabel. Eine Maus, wo die Idee ist, dass es direkt neben einem Computer ist. Warum muss es so lang sein? Dann wiederum hatte ich mal einen Föhn mit einem bestimmt 4 Zentimeter langen Kabel, wo man dann irgendwie immer in der Wand hängt und versucht sich irgendwie zu föhnen. Ja, genau. Dachte, wer hat Kopfhörer, das denn festgelegt? Kopfhörerkabel, ja. Ist nicht so schwer. Menschen sind, gut. Sagen wir mal, von 1,30 Kinder bis, also Kopfhörer hörende Kinder, bis, sagen wir mal, 2,10 Meter groß. Und es ist nicht so schwierig, dazwischen eine Kabellänge zu finden, die den meisten Menschen passt. Aber ich habe schon so oft ein Kabel gehabt, was einfach bis zu meinem Bauch ging und dann hing das Handy da rum, was nicht so ganz so clever ist. Ja, auch meine Kopfhörer tatsächlich sind auch extrem lang. Also ich kann mich, ist zwar ganz gut, weil ich mich auf meinem Bürorollstuhl durch mein ganzes Zimmer rollen kann, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen, aber an sich weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na, Naja, um das mal zu Ende zu bringen, ich habe ein wahnsinnig langes Kabel und bei mir war es ja so, vielleicht habe ich das auch schon erzählt. Nee, genau, jetzt weiß ich nicht wieder, wie es war. In der letzten Folge habe ich die Anekdote angefangen mit, ich fahre in der Bahn und du hast mich wüst unterbrochen und einfach irgendwo anders hingeleitet. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, nein, das war die Folge, die wir nicht veröffentlicht haben. Nee, das war Universum, das war Folge 20, mein Lieber. So, oh. Kannst du nochmal reinschauen? Oh, so, nochmal, um das immer ganz angerissen zu haben. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses 5 Meter lange Kabel im Zug dabei und ich habe früher immer, als es noch kälter war, hatte ich meine Jacke dabei und habe die dann so über mein Gesicht gelegt, damit ich nichts mehr sehe, damit ich besser schlafen kann. Jetzt ist es aber wärmer geworden, ich habe die Jacke nicht mehr dabei und dachte mir, oh fuck, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja. Und jetzt hatte dann ich nichts dabei. Dann habe ich letzte Mal gesagt, ja, nimm doch die Kapuze, damit du ja, nee, Kapuzen sind aber, genau, sind aber nicht lang genug. Dann hast du gesagt, wie viel Dreck wahrscheinlich in meiner Kapuze ist, dann habe ich gesagt, die Kapuze ist und der Bauchnabel. Bei deinem braunen Pullover. Genau, ja. Da sind wir abgebogen, genau. Und jetzt nehmen wir aber mal die richtige Ausfahrt und erzählen meine Anekdote zu Ende. Ausstieg in Fahrtrichtung Spaß. Ja, und zwar habe ich dann in meinem Rucksack gesucht, was ich denn mir ins Gesicht legen könnte, um Licht abzuhalten. Und ich habe wirklich nichts Besseres gefunden als das 5 Meter lange XLR-Kabel. Nein. Das heißt, ich lag auf diesem komplett ins horizontale Stimmung gefahrenen Stuhl im ICE und hatte wirklich so Kabelsalat einfach auf dem Gesicht. Das ist nicht, weißt du, ich denke ja bei jeder Gelegenheit, komm, wir müssen endlich mal Podcast-UFO-Flyer machen, die du dann immer verteilst bei deinen coolen Anlässen oder so, oder das Sticker oder dass wir T-Shirts haben, wo wir mit uns immer rumlaufen, dass man uns sehen kann. Aber wenn ich sowas dann höre, dann denke ich mir, bitte, niemand darf dich in der Öffentlichkeit mit dem Podcast-UFO in Verbindung bringen. Niemand. Ja, aber du musst verstehen, das ist immer so 3 Uhr morgens, du hast nicht geschlafen, du bist komplett fertig, du hast gerade 4 Pickups gegessen, weil du einfach irgendwie vergessen hast zu zählen am Automaten und du einfach in so eine Wiederholungsschleife gekommen bist, in so einen Zeitstrudel und einfach den Automaten leer gekauft hast und dann sitzt du da vollkommen überzuckert, saumüde und denkst dir, fuck it einfach. Und dann lag ich da mit diesen Kabeln auf meinem Gesicht und es war mir auch scheißegal, es war mir auch nicht unangenehm oder so. Im Nachhinein dachte ich mir so, hast du einen kompletten Schaden eigentlich, aber... Auf jeden Fall, ich konnte auch nicht schlafen. Und mittlerweile habe ich mir so eine App geholt, weil ich habe immer so lange rumprobiert, was ich denn, also zum Thema Schlaf, ne? Also Schlafhilfen, ja? Ich habe mir nämlich auch überlegt, was man denn da hören kann, zum Beispiel Musik, weil ich habe immer Kopfhörer drin, damit ich die Umgebungslautstärke nicht höre, dann kann ich ja auch gleich Musik hören. Dann habe ich eher so Entspannungsmusik gehört, ja, bei Spotify gibt's ja so die Playlist Schlaf und so, ich weiß auch nicht genau, welche Musiker dafür Schlafmusik schreiben, die da Bock drauf haben. Aber gut, warum nicht, gibt's auch. Ich denke so, sag mal, keine Ahnung, AC/DC, sag mal, das nächste Album machen wir jetzt nur für Schlaf. Da ist eine Riesenbranche und ich habe echt Bock. Ja. Vor allem die Konzerte, wenn du auf Konzerten von der Breten, die ja, für 8 Stunden langes Playlisten Konzert, haben. Ja. Ja, sehr geil. Kannst du auch schon einen Schlafsack mitbringen, kannst dich vor der Bühne hinlegen. Oh. Ja, finde ich auch gut, genau. Ja, oder zum Beispiel, bin ich mal in den Bereich Geräusche hineingeglitten, also Ambient, ja, Entspannungsgeräusche und habe mir da extra so eine App runtergeladen. Regenwald, so Regenwald, Regen, Feuer, Wind, ja. Hölle, Höllensounds. Affengehege. So Strand, Kinder, ne? Kindertagesstätte, die ganzen tollen Sounds. Ja, genau, Strand, wo alles gut ist, du hast die Wellen, den Sand und dann hast du... Und im Hintergrund hört man die Volleyballspieler. Genau. Nee, 3-2. Nein, Paul, ich hab schon 3-3. Hey, Süße, willst du bei uns Volleyball mitspielen? Nein, lass mich in Ruhe. Nein, in Ruhe, ne? Melone. Coco Banana. Una gelato, per favore, gelato, Kann ich dir den Rücken eincremen? Nein, lass mich in Ruhe! Geh weg, du perverse Schwein. Genau. Hey, Süße, ich bin nicht deine Süße. Aber es war, so realistische Ambient-Sounds, finde ich total geil. Ja, oder auch so im Wald, wo dann irgendwie ab und zu eine Motorsäge kommt und einfach den halben Wald umholzt. Ja, ist ein Family-Gag. Wirklich? Aber ich schaue gar nicht so viel Family. Oh, wow, dann habe ich nein, jetzt sagen, Family Guy sagen müssen, ich schaue gar keinen Family-Guy. Habe ich noch nie geguckt? Habe ich ja auch gerade gesagt. Naja, du hast ein bisschen, naja. Ich habe es ein bisschen anders formuliert, sorry. Entschuldigung, dass ich deine hohen Erwartungen nicht standhalten kann. Naja, auf jeden Fall war es echt total gruselig. Und ich habe das dann auch vor dem ICE im Bett ausprobiert. Und da gibt's dann auch gewisse Soundkulissen kann ich gut nachvollziehen, ne? Also so beruhigende Dinge, ja, so Wald, Feuer, Strand, Lagerfeuer. Aber dann gibt's auch immer noch eine Rubrik, die sich mir nicht erschließt. Und das ist Unter Wasser. Und das ist dann so Walgesänge, Delfine, so Geblubber, wo ich mir denke, unter Wasser finde ich die im Allerschlimmsten überhaupt keine Ruhe. Da habe ich Todesangst und will damit nichts zu tun haben. Und ich finde gerade diese Walgesänge, das sagt man ja immer so, ich höre mir Walgesänge an zum Entspannen. Hört euch mal wirklich Walgesänge an. Das ist das fucking creepigste Zeug, was es überhaupt nur gibt. Das klingt wie irgendwelche Alien. Hast du eine Vorstellung davon, wie Walgesänge klingen? Nee, aber ich mach's mal kurz nach, wie ich mir vorstelle. Wie der Wal an dir vorbeischwimmt. Sehr schnell. Ja, genau. Sehr schneller Wal. Ja, genau. Ja, Mark Wahlberg, auch dazu. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich dann auch mal versucht, diese Unterwasserwelt, und fand es furchtbar. Und hab's allerdings dann technisch, war die App irgendwie verbuggt, hab das nicht mehr ausbekommen. Ich hab's nicht mehr ausbekommen. Und ich habe andere Sachen dazu gemacht, ich konnte es aber nicht mehr ausschalten. Und auch wenn ich aus der App rausgehe, hatte ich immer noch diese Walgesänge und Geblubber. Und ich war total irgendwie in Schockstarre. Und ich dachte mir, fuck it, weil es hat mich nicht mehr losgelassen einfach. Also irgendwie ganz in der Ferne. Weil ich fand, das sind ja auch mal wahnsinnig weit weg. Ja, das stimmt. Die sind nie nah. Wale sind nie nah. Ich frage mich auch immer, also irgendwann glaube ich, ist es soweit. Dann gibt es so viele Frequenzen, so viel Bluetooth-Zeug, so rumgeremoted Wachsinn, dass man irgendwann sich aus Versehen so in die Lautsprecher der Bahn hackt, weil die einfach die Frequenzen, die gleiche Frequenz benutzen oder so. Und ich habe irgendwie die Angst, dass irgendwann mal, wenn man Walgesänge da hört, plötzlich das auf den Zug überspringt und im Zug plötzlich so Walgesänge laufen. Oder sowas. Das wäre wahnsinnig lustig, wenn so die eigene Playlist plötzlich alle hören. Ja, oder dass man auch gar keine Hörgeräte mehr braucht, sondern dass man einfach durch die Gegend läuft und jeder Mensch hat eine eigene Frequenz und dann kann man die Schallwellen so fein arretieren, dass nur noch eine Person es hört. Das wäre doch auch cool. Ja, und dann kann man selber einstellen, von wem man gar nichts mehr hören will, welche Frequenz man am besten komplett blockieren kann. Das fand ich auch sehr cool. Es gibt übrigens, was ich total lustig fand, habe ich jetzt gestern gehört, es gibt Kopfhörer-Discos. Also leise Discos. Ah ja, genau. Also man hört, wo man einfach nur einen Kopfhörer auf hat und dann drum eiert. Ja. Ich weiß nicht, was man in der Disco macht. Tanzen vielleicht. Tansen, das ist, glaube ich, eine Kampfsportart. Tansen. Und das ist, glaube ich, ganz schön crazy. Also hört dann da jeder ein anderes Lied oder hört da jeder irgendwie aber in gleichen Schnelligkeit, sodass man halt trotzdem im gleichen Rhythmus tanzt? Ja, aber vor allem, man kann sich ja gar nicht unterhalten. Tanzt da jeder also, für sich? Nee, aber kann man ja in einer normalen Disco auch nicht. Nee, ich habe gehört, man geht in eine Disco, um sich mit Frauen irgendwie ein bisschen abzugeben. Von daher kann man dann vielleicht immer abzugeben. So als cooler Move, also, ja, einfach mal so neutral wie möglich ausgedrückt. Vielleicht kann man als cooler Move dann der anderen Person die Kopfhörer abnehmen, so, hey, ich will mit dir reden. Mhm. Ich habe mal auf Galileo gesehen, so von wegen der Jugendratgeber, wie Eltern mit ihren Jugendlichen umgehen sollen und so ein bisschen die Jugendslang erklärt. Und den Kopfhörer abnehmen und mit denen reden. Genau, und da hieß es, ja, es ist völlig normal für junge Leute, dass sie ununterbrochen Kopfhörer drin haben. Und es ist auch normal unter Jugendlichen, dass wenn der eine mit dem anderen reden will, dass er ihnen dann einfach den Kopfhörer rauszieht. Nein. Wo ich mir dachte, nope, das ist nicht der Fall. Aber das gut, ist, so jung bin ich auch nicht mehr. Ja, das ist, wenn Erwachsenen Tipps geben und irgendwie dabei die Zielgruppe vergessen. Ja. Nicht so schlecht. Ja, genau, furchtbar. Aber glaube ich, fände ich für mich ein ganz cooles Club-Erlebnis eigentlich. Und da kann auch jeder seine eigene Musik hören. Und das dann tanzen alle außerhalb des Rhythmus. Florentin Will erzählt von seinen Lieblings-Club-Momenten. Wir sind alle gespannt, was es für eine lange Liste gibt. Träumen. Was ja, also ich wollte, also um die Anekdote zu Ende zu bringen. Ach so. Habe ich dann tatsächlich, bin ich auch irgendwann. Auch sehr lang. Ich bin nicht mehr auffassungsfähig. Ja, Pfingsten war so flashy, irgendwie so kurzweilig. Ich bin tatsächlich dann auch eingeschlafen und habe dann auch von Unterwasserwelten geträumt. Nicht lange, weil ich aufgewacht bin, weil es eher ein Albtraum war. Weil ich wirklich dachte, ich bin unter Wasser und kann nicht mehr auftauchen. Und es war ganz, ganz furchtbar. Es war ganz schrecklich. Naja. Das war jetzt doch wichtig. Ja, das war jetzt um wichtig. Das abzuschließen, es ist ja, mein wichtig, Gott, dass dann das lass sie doch von vornherein so, wie sie war. Ich habe jetzt übrigens mal, mir ist auch gefallen, du benutzt noch nicht mal Anglizismen, du benutzt einfach sehr viele englische Worte. Also sehr viele englische Worte und ab jetzt mache ich, nur um das mitzuteilen, eine Strichliste bei englische Worte, die du benutzt. Und ich werde am Ende das Ergebnis mitteilen. Okay, dann mache ich auch eine Strichliste von dir, sag aber noch nicht, was es ist, damit du nicht beeinflusst bist. Schlechte Witze, das brauchst du nicht. Weiß ich nicht, ob ich da mithalten kann. Kurze Spitze untergebracht, sehr gut. Übrigens ganz kurz, um jetzt mal den Rant-Teil noch abzuschließen. Was sind deine Lieblings-Pfingst-Songs eigentlich? ja gut, da hätte man sich... Du sagst sowas von vorhin, da hätte man sich tolle Wortspiele raus. Last Pfingsten, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Stairway to Pfingsten, auf jeden Fall bei mir ganz oben. Highway to Pfingsten. Last Pfingsten. Warte mal, irgendein Wortspiel muss uns doch einfallen. Warte. Bing. Fing. Ingst. Angst. Pfingst. Fingen. Pfingst. Ingst. Jing. Pfingstkan. Pfingstkan. Pfingstkan. Hey, Reiter, ho, Reiter, hey, Reiter. Es ist uns ja gerade gleichzeitig Pfingstkan eingefallen. Ja, ich glaube, durch die Versetzung, durch den Delay hat einer von uns gerade gemogelt. Aber wir finden nicht heraus, wer. Weil wir nicht genau wissen, wer hinterher ist. Das ist Miesma, ja. Das ist Miesma. Pfingst. Aber gut, vielleicht fällt uns nicht ein. Um nochmal ganz kurz den Rant abzuschließen, ich werde die Zuschauer immer so ein bisschen anfeuern, damit die so richtig innerlich brennen, damit die richtig wütend sind, damit die auch wirklich emotional bei uns dabei sind. Und zwar habe ich mir ein Hotel gebucht, dann als ich in Köln angekommen war, und da war irgendwie Messe oder so ein Shit. Und es war halt alles ausgebucht und ich habe nichts mehr gefunden. Ich habe auch Go Butler angeworfen und gefragt, hey, was gibt's nicht, kann ich noch ein Hotel haben? Und die haben gesagt, ja, hier haben wir eins für 300 Euro oder eins für 600 Euro. Und ich sag, ja, ihr seid echt coole Typen, ihr seid echt coole Berliner Mitte-Hipster, aber so viel Geld habe ich nicht. Und dann tatsächlich einen Tag später habe ich nochmal geschaut und habe irgendwie auf so einem obskuren Schnäppchen-Hotel-Seite mit so ein paar Flash-Animationen, wo man vielleicht schon hätte stutzig werden können, habe ich tatsächlich noch ein Schnäppchen gefunden, tatsächlich direkt in der Straße, in der auch unsere Redaktion ist, wo ich mir dachte, das ist schon sehr, sehr gut. Auch das sehr war zu einfach. Das war zu einfach. Haben dieses Hotel gebucht, dann auch Bestätigung bekommen per E-Mail, irgendwie alles wie immer auch. Also alles wunderbar eigentlich. Und habe dann allerdings tatsächlich, glaube ich, so 6 Stunden, bevor ich hätte einchecken können, eine Mail, also habe dann alles darauf angeboten, habe meine Sachen mitgenommen, nichts anderes mehr gesucht, habe fest damit gerechnet, da schlafen zu können. 6 Stunden, bevor ich hätte einchecken können, kam die Mail. Folgendes, wir haben Ihre Buchung storniert. Aus technischen Gründen konnten wir Buchung leider nicht mehr so wahrnehmen, wie das ist. Ich hab die Mail ja gelesen. Das klang eher so wie, ja, wir haben jetzt einen Gefallen getan. Okay, wir haben es jetzt für Sie storniert, wie Sie gewünscht haben. Ja, bitteschön. Genau. Wir haben storniert am Bar. Ich hoffe, es ist alles okay, trotzdem weiterhin. Und so haben sich wie die Kings dargestellt. Aber das Lustige an der Situation ist, das wirklich eine Scheißsituation. Wirklich eine Scheißsituation. Wenn du kein Hotel hast und du weißt, du kriegst keins mehr. Ich hab die auch selten so böse erlebt. Ja, ich weiß. Allerdings. Wütend. Vielleicht hast du schon vergessen, ich war richtig wütend und richtig pissed und es war richtig scheiße. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt eine dumme Perücke auf und ein scheiß Kostüm an, ja. Und ich fand's so geil, weil du direkt neben mir saßt und du einerseits Mitleid und es tut mir leid, andererseits konntest du mich nicht ernst nehmen, weil ich einfach so scheiße aussah gerade. Ich hatte gleich einen Auftritt in der Sendung, wer ihn gesehen hat, weiß ja, wie ich aussah. Auf jeden Fall kann ich mir so gut vorstellen, dass man auch Leute irgendwie, die gerade irgendwie, Mutter ist gerade gestorben und man sagt, ich kann jetzt einfach nicht Mitleid mit dir haben, weil du siehst so bescheuert aus gerade. Also es war tatsächlich sehr lustig. Und es gibt auch einfach nichts Schöneres, als in der Situation einfach noch ausgelacht zu werden. Auf jeden Fall. Ja, aber die haben nicht nur storniert, die haben auch gesagt, ja, wir haben eine Alternative für sie rausgesucht, komplett am Arsch der Welt, komplett außerhalb von Köln, kommt man ja einfach hin. Ach nee, Moment mal, die Zugführer streiken hier, blöd. Naja, habe ich auf jeden Fall bei dieser Alternative angerufen und ich meine, man hatte gewisse Vorstellungen, wenn man ein Hotel anruft, ne? Man hat, bei dem Wort Hotel hat man direkt ein Bild vor dem Kopf, ne? Nicht Scheinwerfer, so Kronleuchter, ja, so Sessel, toll. So Marmor. Orsch, ja, Marmor. Ein Jacuzzi im Zimmer. Ja, so kleine zwei, Hütchen. Zwei Jacuzzi im Leute Zimmer. Mit Hütchen, nettes Personal. Zwei Jacuzzi, ja, und kein Zimmer auch. So ein Pfefferminzplättchen auf dem drei Kissen. Drei Jacuzzi. Ja, sowas in der Richtung, genau. Und dann rufe ich da an in dem Hotel und es geht niemand ran. Und das ist schon mal so, okay, in einem Hotel geht niemand ran? Das habe ich noch nie erlebt, dass ich in einem Hotel angerufen habe, es geht niemand ran. Außer so sehr spät, mitten in der Nacht. Irgendwie, wenn der letzte Mensch selbst dann mal kurz eine blöde Nachtschicht hat und dann alleine der Theke steht und dann weinend nicht rangeht, um sich rat zu machen. Und dann fällt ihm ein, oh, scheiße, ich arbeite, ich bin ja gar nicht zu Hause. Und dann doch rangeht. Es geht immer einer ran. Auf jeden Fall habe ich 5 Minuten später nochmal angerufen und dann hat sich so ein Typ gemeldet, ja, hallo, guten Tag, Florentin Will mein Name, bin ich da bei einem, wo bin ich denn hier? Ja, Sie sind bei A&T. Ja, ist das ein Hotel? Ach so, hallo, was kann ich denn für Sie tun? Also auch so komplett auf den falschen Fuß erwischt, gerade 4 Firmen gleichzeitig geführt. Und auf jeden Fall, ja, ich komme ja heute bei Ihnen vorbei. Ja, da hat ein Kumpel von mir angerufen, hat gesagt, dass Sie kommen und so, alles okay. Also ganz strange. Auf jeden Fall war ich dann da irgendwie so ein alter... Das ist wirklich das Letzte, was man hören will. Ja, wirklich, ein Kumpel. Also, das Wort angerufen. Kumpel ist wirklich das Letzte, was man hören will, wenn es um Hotelreservierungen geht. Ja. Keine Ahnung, was da war. Ja, mein Kumpel hat angerufen. Auf jeden Fall war ich dann da bei so einem alten türkischen Herrn, kam auch mitten in der Nacht an, irgendwie musste ihn extra nochmal rausklingeln, war ganz unangenehm. Und tatsächlich auch ein ganz komisches Zimmer, es war auch kein Hotel, es war einfach ein Haus. Ein normales Haus mit normalen Zimmern, wo Leute drin gewohnt haben, wo halt heute ich drin wohne und nicht irgendwie die Frau vom Türken. Und das war echt ein ganz komisches Bett auch zum Beispiel. Vor allem mit der größten Bettdecke, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Das war echt so, die war mindestens 4x3 Meter groß. Also wirklich riesengroß. Und die war vor allem auch so wahnsinnig dick und so schwer. Also das war so ein Riesenmonstrum, wie wenn du 3 Matratzen in Bettwäsche stecken würdest. So ungefähr war diese Bettdecke. Und ich dachte mir, ich finde sowas ja immer toll. Ich finde so Übergrößen ja immer toll. Ich bin auch wahnsinnig gerne in Amerika, finde ich das total geil, weil diese Riesenbetten haben, wo man dann denkt, boah, das ist ein Riesenbett, was kann man da auf alles machen? Und im Endeffekt nichts, weil man, das hat ein Bett und man kann drauf schlafen. Aber man denkt immer, boah, wie geil, diese unendliche Möglichkeiten, ein Riesenbett, eine Riesendecke. Ich finde das immer total geil, diese Vorstellung. Und dann versinkt man da so drin. Ist schon ganz geil. Aber das Zimmer war auch nicht so sauber und das Bett war auch nicht so sauber. Und du denkst dir irgendwie so, wie viele Dreckschichten sind jetzt in dieser, also so Schichten Dreck und dann nochmal eine Schicht Besucher und dann wieder Schichten Dreck und dann ich oben drauf. Also ganz, ganz komisch. Wenn schon die Bettwanzen so in Schichten sind, so ein Klassensystem. Ja, genau, die haben schon so eine Hierarchie aufgebaut. Ja. Der König ist in der Mitte. Ja, ja. Also, es war verschiedene Level. Man kann als gute Bettwanze kannst du hoch aufsteigen. Kannst du nicht hochschlafen? Oh. Naja. Aber kannst du gut in neuen Betten schlafen? Also, wenn nicht du wirklich. Eine erste Nacht irgendwo bist, kannst du da gut schlafen? Überhaupt oder? Nicht. Überhaupt nicht. Bei mir, also, ist tatsächlich die Grundregel, wenn ich in einem fremden Bett übernachte, die erste Nacht kann ich nicht schlafen. Egal, was es ist. Die zweite Nacht und so geht dann schon in Ordnung und so. Die erste Nacht kann ich einfach schlicht nicht schlafen. Das heißt, wenn mir einer anbietet, hey, du kannst eine Nacht bei mir übernachten, dann heißt es für mich, ja gut, ich kann auch einfach 4 Stunden lang am Hauptbahnhof sitzen und nichts tun, weil ich werde nicht schlafen können. Das ist einfach so. Ich bin da einfach so ein heimeliges Heimchen und weiß das ist nicht. Aber ich habe auch mal, das ist ganz schön uncool. Also vor allem, weil du ja auch sehr viel uncool. irgendwie zwischen Städten verbringst und sehr oft irgendwo fremde schläfst. Aber ich habe tatsächlich mittlerweile nicht mehr so das Problem, nicht zu schlafen tatsächlich. Man gewöhnt sich da tatsächlich ein bisschen. Also ich jede Woche eine Nacht schlafe ich nicht. Also war es die letzte Zeit so während der Staffelproduktion. Und da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Das ist halt dann einfach so. Und das ist auch okay. Also ich glaube, man kann sich echt an alles gewöhnen. Crazy. Das ist so meine Lektion. Also auch Schlafentzug, glaube ich, ist auch kein Problem für mich. Oh, cool. Kein Ding. Nein. Obwohl, da würde ich tatsächlich gern mal mich mit so einem Schläfer unterhalten, der das beruflich macht. Und zwar die Frage. Ja, die nennt man Schläfer. Und zwar die Frage, kann man, also jetzt im Bett liegen und nicht schlafen, wir nennen es jetzt mal Dösen, umrechnen in Schlafenszeit. Also ja, 3 Stunden Dösen ist genauso entspannt wie 1 Stunde schlafen. Oder musst du einfach schlafen, sonst hast du keine Chance. Kann ich dir beantworten? Okay, bitte. Du brauchst eine Tiefschlafphase. Das ist ja auch bei starken Schnarchern so, dass sie diese Tiefschlafphase nicht erreichen, weil sie meistens sich selber aufwecken. Gesamte Seriosität verloren schon im ersten Satz. Tiefschnarchphase. Stiefschmarschphase. Nein, du musst diese REM-Phase, das ist die Tiefschlafphase, die musst du erreichen, um da verarbeitest du Dinge und da baust du Energie wieder auf. Und wenn du die nicht erreichst, ist es völlig für den Arsch. Du kannst dösen, wie du willst, ist einfach für den Arsch. Das ist einfach wie verschenkte Lebenszeit. Dösen ist völlig verschenkt. Ist das wirklich so? Ja, oder? Und deswegen finde ich auch so geil, wenn man sich einfach selber einschläfern könnte. Warum gibt es nicht an jedem Bett irgendwie so eine Spritze, die man sich reinhaut, um dann direkt zu pennen? Dann einfach die Lebenszeit ist einfach da. Also du hast dann, wenn du dösen, einschlafen, das bringt dir nichts. Das bringt dir überhaupt gar nichts. Du denkst nach über Dinge, das kannst du aber den ganzen Rest des Tages machen. Und dann irgendwann schläfst du und das hilft dann erst. Aber diese Stunden, die du mit Einschlafen verbringst, bringen dir nichts. Aber ich habe mal gehört, dass man das auch stark überschätzt. Dass man immer denkt, man würde total lange wach liegen, aber eigentlich sind es nur 5 Minuten. Ja, aber habe ich machst. Zumindest mal gehört. Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe zum Beispiel letzten Podcast gehört mit jemandem, der meinte, der hat so eine Art Chakra, irgendwie orientalische Gesänge, CD oder was auch immer. Und da gibt's ein Stück, das ist genau 15 Minuten lang. Und er hat sich antrainiert, weil er das immer vorm Einschlafen hört. Und er hat sich antrainiert, genau zum, wenn es fertig ist, einzuschlafen. Und genau das zu triggern, dass er einschläft. Das ist ganz schön krass, ne? Wo ich mir genau sagen würde, bei mir würde es genau den gegenteiligen Effekt hervorzugen, weil ich immer denke, okay, du musst jetzt einschlafen, Das Lied ist gleich vorbei. Ansonsten hast du kein Lied mehr. Du musst jetzt einschlafen. Ja, okay, du bist nicht eingeschlafen. Ja. Okay, von vorne, nächste ja, genau. 15 Minuten. Irgendwann entwickelst das würde du so, mich ich würde nämlich dabei so eine geile Choreo entwickeln. Ich würde irgendwann mal dieses orientalische Lied total lieb gewinnen und würde dann so eine Choreo dazu machen und würde dann jeden Abend aufhören. Dieser Automatismen. Aber, ich finde auch, Schlafen, Automatismen, das geht nicht so zusammen. Das glaube ich nicht, dass das geht. Dass man sich selber so trainieren kann. Genau wie Leute, die sagen, man kann Träume, kann man steuern. Wenn man das lange macht, kann man sich selber Träume steuern. Ja, das ist ein anderes Thema. Quatsch. Da können wir auch mal drüber reden. Ist heute vielleicht nicht die richtige Folge dafür. Aber schläfst du auf dem Rücken oder auf der Seite? Oder? Ui, das ist sehr intim plötzlich. Ganz harter Bruch. Schläfst du nicht nackt? Nee, ich schlaf eigentlich auf dem Rücken oder auf der Seite. Ist mir völlig egal. Manchmal auf dem Bauch. Ist mir völlig egal. Ich schlafe einfach, wie ich gerade Bock habe. Wow, crazy. Ich bin ein crazy Typ. Ich bin ein Risk-Taker. Ja. Ich habe mal gehört, also man kann ja auch, was vielleicht hinpasst in dieses orientalische Ding, man kann ja auch sich so Hypnose-Sachen machen. Also man kann sich auch per Hypnose einschläfern lassen. Bestimmt. Bei Spotify gibt es bestimmt auch sowas. So Hypnose-Leute, die in, reden irgendwie, ja, und wenn ich jetzt schnipse, dann schläfst du tief und fest ein und wachst erst wieder auf, wenn... Und dann abonnierst du doch schnell das Spotify Premium und dann besser wachst du wieder auf. Genau, ja. Sowas. Ja, ja. Auch. Kann und dann habe ich eben gelesen bei Bild, oder nicht, vor letzte Woche oder so, da gibt es diese 4-7-8-Regel. Also man muss atmen, das ist eine Atmungstechnik. Du musst komplett einatmen, das Ganze 4 Sekunden lang drin lassen, dann zur Hälfte ausatmen. Wir machen das zusammen. Komm, Florentin. Okay, steh mal auf, mach mal die Augen zu. Dann setz dich hin, das ist eigentlich völlig egal. Ich sitze. Okay, ich zieh mich aus. Bleib sitzen, zieh dich aber wenigstens aus. Okay, die ganze Luft rein. Jetzt musst du 4 Sekunden das halten, jetzt zur Hälfte raus. Und immer durch die Nase ausatmen, habe ich vergessen zu sagen. Ich bin ein schlechter Typ. Und dann musst du das 7 Sekunden lang drin lassen, jetzt zur Hälfte. Und jetzt 8 Sekunden lang durch die Nase langsam ausatmen. Und das macht dich völlig müde. Das ist wirklich so, wenn du das ein paar Mal machst, das macht dich völlig müde. Also komplett alles reinsaugen, 4 Sekunden lang anhalten, die Hälfte raus, 7 Sekunden lang anhalten, dann die 8 Sekunden lang langsam durch die Nase ausatmen. Und das macht dich wirklich müde. Aber wär mir aber zu viel Arbeit tatsächlich. Ja, und du musst auch so viel rechnen. Machen, und dann, die Wurzel aus 2 und jetzt musst du doch einatmen. Das macht dich auch ein bisschen fertig. Aber trotzdem ganz, ganz interessant, dass es so Atmungstechniken gibt. Apropos Träumen. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, ein Traumtagebuch zu führen, weil ich das tatsächlich sehr spannend fand. Ja. Und wenn du willst, können wir mal ein bisschen reingucken. Okay, kann ich dir ein paar Träume von du mir vorlesen? Du liest vor und ich versuche, die zu deuten. Ich habe hier so eine Deutungsseite offen. Okay, also ich habe 3 Träume vorbereitet, die in der Absurdität immer weiter steigen. Ich freue mich. Ich habe auch ein paar so raus draus zu hauen. Ich sage jetzt auch mal nicht, aus welcher Zeit die kommen, damit du erraten kannst, ob das aktuelle Probleme sind, die mich umtreiben oder nicht. Okay. Okay. Erster Traum. Also er geht schon los mit Anführungszeichen, muss man dazu sagen. Also die ersten beiden Worte sind in Anführungszeichen gesetzt. Aus Versehen, in Anführungszeichen, rauche ich Pilze und gehe euphorisch, in Anführungszeichen, stoned in die Stadt. Ich will noch etwas essen, bevor ich zur Arbeit gehe. Damals habe ich beim Callcenter gearbeitet, kann ich noch sagen. Bei McDonald's schlafe ich ein und als ich aufwache, merke ich, dass ich meine Abendschicht verpasst habe. Es ist 23 Uhr. Ich telefoniere mit Markus, dem Schichtleiter, und will noch kommen, verlaufe mich aber und komme auf eine Art Lagergelände, wo ich das Hauptgatter aufsperre und eintrete. Ich gehe wieder und schließe ab. Ich nehme eine große, rostige Kette mit. Noch bevor ich das Gelände verlassen kann, kommt mir ein Auto entgegen, dessen Insassen mich fragen, was ich denn mit der Kette will. Anscheinend die Besitzer oder Arbeiter auf dem Gelände. Ich behaupte, ich hätte Angst auf dem Weg zur U-Bahn und hätte sicherheitshalber die Kette mitgenommen. Sie sehen das ein und backen in einem Haus einen Kuchen. Sie drücken Kuchenboden in eine Schokoladenmasse hoch und runter und analysieren physikalisch das Gesetz des... Sie beten mich zu bleiben und der Kuchen sieht sehr gut aus, aber ich entscheide mich zu gehen. Ich muss los, auch wenn das überhaupt keinen Sinn mehr hat. Die Schicht ist eh bereits vorbei. Trotzdem ist mir das wichtiger. So. Okay. Ist natürlich ein krasser Traum. Twist hinten. Also der Kuchen kam unerwartet, aber irgendwie auch nicht. Wenn man dich kennt, auch irgendwie nicht. Ja, aber das finde ich auch so geil an Träumen, dass so komplett random Plot-Twists einfach erscheinen. So, jetzt geht's um Kuchen. Ja, das ist, glaube ich, einfach so ein Gehirnaktivitäten, wo man genau merkt, dass die Synapsen einfach kein Ziel verfolgen, sondern einfach irgendwo hinschießen, genau, wo sie gerade sind. Ich komme hier nicht weiter. Genau. Einfach hingehen, wo sie gerade Bock drauf haben. Also, ich interpretiere das so. Auch die Kette zeigt mir ganz klar, du hängst in deinem Arbeitsleben fest. Du hast aber trotzdem immer Hunger. Also du hängst in deinem Arbeitsleben fest und du willst aus diesen Ketten herausbrechen, sogar so sehr, dass du sie wirklich sprichwörtlich mitnimmst. Du nimmst die Ketten mit, in denen du hängst, in denen du arbeiten, in dieser Arbeit, in der du festhängst. Vor du hast, allem. Du hast da nicht mehr Lust drauf. Du hast da nicht mehr Lust drauf. Du willst ausbrechen und darfst bei McDonald's hängen. Du lässt es sogar schleifen, dass du bei McDonald's die Schicht verpennst. Und dann kommt wieder der Hunger, dieses Hungergefühl. Das, was dich dein ganzes Leben lang begleitet, das ist eigentlich das, was Florentin Will antreibt. Hunger. Und deswegen nimmst du den Kuchen am Ende gern dankend an von Arbeitern, wo dann dein Alltag dich einholt. Das ist so das Ding. Vor allem, ich finde es ja interessant, dass ich die Kette mitnehme und behaupte, sie würde mir Sicherheit verhelfen. Allerdings, sie eine Kette natürlich eigentlich eher ein negatives Symbol ist, im Sinne von etwas festketten, aber es ist ja auch Sicherheit. Ne? Also man sagt, ich bin gerne angekettet, weil es gibt mir Sicherheit, allerdings engt dich die Kette auch ein. Oder du kettest sehr gerne Leute an, vielleicht auch einfach, weil du hast die Kette ja in der Hand. Du hast du kannst ja mit der machen, was du willst. Ja, und die Leute fragen mich, hey, warum hast du denn die Kette? Ja, das gibt mir Sicherheit. Ja, so. Völlig okay. Finde ich auch okay, ja. Also vielleicht sollte man auch mal nachdenken, ob die Ketten, die man so im Leben hat, wirklich Sicherheit geben oder ob es nicht besser wäre, sie zu durchbrechen. Ich hoffe, ich konnte helfen mit der Deutung. Absolut. Der nächste Traum bitte. Ich bin sehr gespannt, was du zum nächsten sagst. Herzlich willkommen beim Traumdeuter Stefan Tietze. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ja, also mir ist habe ich Folgendes geträumt. Mein Vater und ich schlafen in einem Zimmer in Berchtesgaden bei meiner Oma. Als mich meine Mutter bei meiner Oma fragt, in welchem Zimmer ich denn geschlafen habe, kann ich mich nicht erinnern. Keines ihrer Zimmer passt zu meiner Erinnerung. Oma fängt an mitzuraten, in welchem Zimmer ich geschlafen haben könnte, was Mutter sehr begeistert und sie ist plötzlich sehr euphorisch und vital, denn sie meint, dass Oma letztens noch nicht mal Eimer sagen konnte. Meine Mutter zeigt mir Bilder von einem Ereignis, wo ich... Moment. Notier dir mal Eimer. Ja, habe ich schon. Ich habe es ohne Scheiß gerade aufgeschrieben. Ich muss Moment. Meine Mutter zeigt mir Bilder von einem Ereignis, wo ich und andere Jungs in Soldatenuniformen auf Ski in den verschneiten Bergen einen Mittelalterumzug mit Pferden und allem drum und dran. Okay, stopp. Ich muss kurz sagen, kannst du das nochmal vorlesen, bitte? Ich komme nicht mehr mit. Alles klar. Meine Mutter zeigt mir Bilder von einem Ereignis, wo ich und andere Jungs in Soldatenuniformen auf Ski in den verschneiten Bergen einen Mittelalterumzug mit Pferden und allem drum und dran mit Salutschüssen begleiten sollten. Schnitt zu diesem Ereignis. Meine Mutter macht Fotos, ich spiele mit meinem Gewehr herum und fahre den Hang voraus, lege mich in den Schnee und fange an, auf den Umzug zu schießen. Ich treffe recht gut, einige Leute sterben, auch eintreffende Polizisten. Einem anderen befehle ich, er solle sich nach einem besseren Punkt umsehen, von dem aus ich schießen könnte. Nachdem der Zug sehr schnell wird, ich hatte einige Schüsse in die Menge abgegeben, ging ich vom Berg herab und sah aus dem Umzug einen Kerl in Rüstung, der hinter mir um die Straßenecke kam. Mein Partner spekulierte über die Rolle des Gerüsteten im Plot des Umzugs. Er ist der schwarze Ritter, meinte er. Als er von hinten auf den Umzug zuging, feuerte ich einen Schuss auf ihn ab, der von der Rüstung abprallte und der den Zug von diesem Geräusch auf ihn aufmerksam wurde und ihn angriff. Jetzt musste ich die Tatwaffe loswerden. Eine Art Hundehütte mit einer schlafenden Ziege darin versprach ein gutes Versteck. Aber als ich das Gewehr unterbringen wollte, brach das Vordach der Hütte ein und auf die Ziege. Sie öffnete nur verschlafen die Augen und ich musste ein anderes Versteck suchen. Nachdem noch zwei streunende Douchebags mich daran hinderten, offen nach einem Versteck zu suchen, lief ich über ein Feld auf der Spitze des Hügels. Wobei ich bemerkte, dass auf dem Feld Blumen in geraden, parallelen Linien gepflanzt wurden, die immer unreifer wurden, je weiter ich durchs Feld lief. Sie mussten wohl zeitlich versetzt gepflanzt worden sein. Am Waldrand angekommen, sah ich einen Pflock im Boden, der als Markierung gelten sollte, und ich betrat an dieser Stelle den Wald und zählte ein paar Bäume ab und legte das Gewehr mit einem Zettel darauf unter einen Baum und begann alles mit Nadeln vom Waldboden zu überhäufen. Ich bemerkte einen großen, stöhnenden Mann, der in meiner Nähe durch den Wald streifte. Ich ignorierte ihn erst und schaufelte weiter, verließ dann wieder den Wald, aber er hatte mich gesehen und folgte mir. Meine letzten Gedanken waren an die Kategorisierung von Kreaturen in das schwarze Auge und dass es hier im Real Life keine so klare Trennung gibt und man als Spielleiter eigentlich alles einbauen könnte, was man will. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Man muss dazu sagen, ich spiele ein Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Das Schwarze Auge. Und ist nicht so wichtig, aber ich glaube, ja, die Hauptstory ist durchgekommen. Ich glaube, das braucht man aber, um den Traum zu verstehen. Also deshalb weiß ich nicht. Völlig, also erstmal, dass du diese Amoklaufgedanken auch hast. Und dann, wo man kurz immer, also das einfachste Wort, was dir eingefallen ist im Traum, ist Eimer. Denn man konnte noch nicht mal jetzt mehr Eimer sagen. Es sieht schon gut. Ja, vor allem, der Unterbewusstsein hält Eimer für das einfachste Wort, was man jemals aussprechen kann. Aber stell dir mal vor, das sagt jemand zu dir. Ach toll, Oma redet wieder. Letzte Woche konnte sie noch nicht mal Eimer sagen. In welchem Kontext ist das aufgefallen, dass sie nicht Eimer sagen konnte? Und dann möchte ich bitte, dass solche Ereignisse, also dass man wirklich einen Mittelaltermarkt in einer Skilandschaft vollbringt, wo man mit Army-Kostüm und Gewehren rumfährt. Das ist ein Paradise. Ja. Vor allem, ich finde auch so gut, dass ich anscheinend meine Aufgabe falsch verstanden habe. Ich sollte den Umzug mit Salutschüssen begleiten und gehe da hin und fange einfach an, auf den Umzug zu schießen. Moment. Auch so, Moment mal, so war das jetzt nicht gemein. Es fühlt sich komisch an. Wie sieht's aus mit der Interpretation? Was ja, du? Ich bin völlig, ich habe auch ausgeschaltet bei Eimer, ich konnte das nicht mehr ernst nehmen. Da frage ich mich auch, wie du so viel merken kannst. Also wenn ich mir träume, also ich kann mir nur sehr kurze Träume merken, die von der Dramaturgie relativ klar sind und relativ schnell auch erzählt sind. Ja, aber man muss dazu sagen, man hat auch da ein schlechtes Gedächtnis an das Gedächtnis. Man kann sich nicht immer dran erinnern, woran man sich erinnern konnte, kurz nach dem Traum. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn du wirklich direkt nachdem du aufwachst, niederschreibst, kannst du dich an sehr viel erinnern. Du vergisst es nur schnell und dadurch vergisst du auch, was du noch wusstest. Ja, weil die Synapsen sich halt, das ist das Gleiche wieder, nur sehr schnell damit beschäftigt haben und es ist halt nicht im Langzeitgedächtnis. Es ist halt so. Ja. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass du dich noch an, also meiner Erfahrung nach, man sich noch an relativ viel erinnern kann. Ja, danach, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, crazy, keine Ahnung, kann ich nicht deuten, absolut weird, völlig weird. Schuldthema vielleicht, ne, ich will das Gewehr verstecken und schaff's nicht. Ja, aber auf der anderen Seite auch Mordgedanken, ich weiß nicht, ob das alles so gesund ist. Naja, aber ich glaube nicht, dass man das alles eins zu eins übersetzen kann, nur weil du davon träumst. Also ich träume wirklich sehr real, aber vielleicht kurz auch mal eine Ausnahme. Soll ich mal einen Traum von mir erzählen? Aber muss ich aus dem Gedächtnis erzählen. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Habe ich schon mal erzählt hier in dem Podcast. Also, ich war sehr gut mit Löwen befreundet in dem Traum. Die Löwen waren meine besten Freunde. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir hatten den größten Fun überhaupt. Es war total lustig. Geile Welt. Yeah, Löwen, befreundet sein ist ja auch irgendwie cool. Und dann war ich halt, ich war ein Mensch, muss man dazu sagen. Und dann war Karneval und ich habe mich als Antilope verkleidet. Und dann wurde ich gefressen. Als Gag, als Ironie. Und ich wurde gefressen. Oh nein. Weil ich mich als Antilope verkleidet habe, weil Löwen fressen Antilopen. Und es war sehr traurig und sehr schlimm und ich bin auch aufgewacht und es war halt ein sehr schlimmer Traum, weil meine besten Freunde mich halt aufgefressen haben, einfach so. Das ist aber ein Anfängerfehler. Ich war aber, naja, vielleicht war ich sehr, sehr gut verkleidet vielleicht. Ich war vielleicht der bestverkleidete Mensch zu dem Zeitpunkt in dem Traum. Ist aber auch eine zweifelhafte Botschaft, ne? Deine Freunde wollen dich auffressen? Ich glaube, die Botschaft ist die, dass ich, also Löwe sind ja sehr coole Tiere. Und das sind so die Könige der Tiere. Und dass ich mit Löwen befreundet war, aber dem nicht standhalten konnte, diesem Leistungsdruck, den ich jeden Tag ausgesetzt war. Und ich genau, und ich halt total verbocke an diesem einen speziellen Tag, der halt Karneval ist. Sagt, glaube ich, viel aus. Ich war mit Löwen befreundet, aber ich konnte dem nicht gerecht werden. Also du hast kein hohes Vertrauen in deine Freundschaften. Du hast das Gefühl, dass deine Freunde besser sind als du und dich jederzeit auffressen können. Ja, weiß ich auch nicht. Nein, nicht. Sowas vielleicht? Ja. Hm. Aber warum hast du dich als Gazelle verkleidet? Also wolltest du dich vielleicht selbst aufgeben für deine Freunde, dass sie dich fressen können? Konntest du dem Druck nicht mehr standhalten und wolltest... Keine Ahnung. Und neulich habe ich geträumt, dass ich mit Heidi Klum telefoniere. Warum das zum Teufel? Ich meine, ich finde die dann immer gute Frage, cool. Ich weiß auch nichts über sie. Und ich habe mich einfach in einem Traum... Ja, aber das ist ja ein Stand-in. Irgendwer hat mir das den Hörer gegeben. Also ich träume immer, ich baue immer Leute aus meiner Umgebung in Träume ein. Das ist ganz doll so. Ja, das ist ganz natürlich. Aber Heidi Klum ist ja ein Stand-in. Die steht ja für jemand anderen. Wenn du von Heidi Klum träumst, ist wahrscheinlich nicht Heidi Klum damit gemeint. Ja, weiß ich auch nicht. Und dann gab es mal einen Traum, wo ich mit David Letterman unterwegs war, wo ich auch fließend Englisch gesprochen habe. Ist klar, dass das auch alles Family Guy Folgen sind, ne? Also nur zur Info. Was denn? Mit Heidi Klum telefonieren? Ja, die ganzen Träume. Also bist du ein bisschen beeinflussbar, mein Lieber. Vielleicht, ist es einfach so. Oder du klaust einfach Träume. was mir sehr oft passiert ist in der Tat so, dass ich aufwache und gerade einen Witz geträumt habe. Ja. Und ich bin überrascht. Wow, wie brilliant, das ist der beste Gag ever. Schreibe mir den dann auf in Notizen, in wirklich in der echten Welt und schlafe dann wieder ein. Und dann wache ich morgens dann auf und dann sehe ich auf meinem Handy so ganz weirde Notizen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und die überhaupt nicht lustig sind und die gar nicht sein können, ja. Wo ich mir einfach aber im Traum dachte, boah, das ist total der geile Gag. Und kenn ich auch, ja. Das ist halt dieses Ding, wenn Träume auf Wirklichkeit treffen, die halten meistens der Überprüfung eigentlich nicht stand, weil die überhaupt einfach nicht, weil die einfach nicht real sind. Und das ist immer sehr lustig. Okay, einen Traum habe ich noch. Okay, ich bin gespannt. Go. Auf einem Bahnhof verbringe ich die Nacht und schlafe auf einer Wartebank. Eine junge Frau schmiegt sich an mich. Ich wärme sie und wir schlafen gemeinsam ein. Okay, sollen wir das vielleicht nicht anhalten? Ich habe Angst, in welche Richtung das abdriften könnte. Nee, es driftet ab, kann ich schon voraussagen. Die Frage ist, in welche Richtung. Okay. Ich wärme sie und wir schlafen gemeinsam ein. Als ich aufwache, will ich aufs Klo gehen. Allerdings ist dieses komplett verdreckt und auf dem Boden ist überall Kotze verteilt. Außerdem geht das Licht nicht richtig und ich taste mich zwischen den Kotzeflecken hindurch in eine Kabine. Bevor ich diese betreten kann, kommen einige Herren in Anzügen herein, unter anderem mein Chef. Und sie wollen wissen, was passiert ist. Ich erzähle. Aus irgendeinem Grund gibt es eine Wetten-das-Aufzeichnung in einem großen Schwimmbecken in einem Studio nebenan. Ich und ein paar profillose Freunde, / Kollegen, schwimmen in dem Schwimmbecken herum, bis die Show, bei der erstaunlich wenige Leute anwesend sind und wir haben nicht zugesehen, wir dachten uns schon, dass das nichts wird, vorbei ist. Der Moderator, in Klammern, David Hasselhoff, verabschiedet sich gerade, als er hinter sich einen Zettel an der Wand kleben sieht. Er reißt ihn ab und liest ihn vor. Auf ihm steht Gags tot. Mit entsetztem Gesicht zerreißt er ihn, wird wütend und fängt an, andere Zettel, die überall auf der Bühne verteilt sind und hinter ihm kleben, auf gebrochenem Deutsch vorzulesen. Unter anderem: Ich mache gerne Butterschnitzel. Käse. Ich bin böse. Große Empörung. Das und mehr, was vor Wetten, dass eigentlich hätte stattfinden sollen und was zwischen Wetten, dass und der Kloverwüstung passiert ist, aber daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, das alles erzähle ich den Herren, während sie gebannt zuhören. Das ist der letzte Traum. Boah, das ist der letzte Traum, den du hattest? Nee, ist nur der letzte, den ich jetzt rausgesucht habe. Ach du Scheiße. Du bist völlig kaputt. Aber auf der anderen Seite, diese Zettel, die überall rumkleben, ja. Ich glaube, die wünschst du dir vielleicht auch. Also ja, du wünschst dir Zettel, die in eine Richtung weisen vielleicht. Ja, aber ich finde auch wieder den Stimmungswachstum. Du hast schon völlig zu Recht bemerkt, okay, emotionaler Traum, aha, eine junge Frau. Aber die kommt einfach nicht mehr aber vor. Aber das passt auch so zu deinem Leben. Es passt so zu deinem Leben. Es kommen so emotionale Momente, die einfach völlig ignoriert werden. Und dann, yay, Show, Wetten, das mit David Hasselhoff. Ja, genau, ja. Das stimmt. Man kann es eigentlich gut zusammenfassen. Also erstmal Beziehung emotional endet in vollgekotztem Klo, absolute Katastrophe. Und als Leute reinkommen und mich fragen, was ist denn hier los? Also wissen wollen, warum alles schlecht läuft. Driftest du ab? Lüge ich erstens, weil ich hätte ja auch einfach sagen können, ja, das war nicht ich. Sondern ich lüge und sag, ja, anderes Thema. Nebenan wird gerade Wetten, das aufgezeichnet. Kurz ein bisschen off-topic. Boah, ich fühle mich gerade so ganz komisch. Ich bin so zurückgelehnt so und habe so eine Kaffeetasse in der Hand. Ich fühle mich wie so ein ganz alter Radiomoderator, der irgendwie so eine Call-In-Show moderiert. So ein Psychoanalytiker. So ganz weirde, ja, noch nicht mal. Nee, der es nicht dazu geschafft hat, wo ganz weirde Leute anrufen und von den Träumen erzählen. Und der gar nicht mehr weiter weiß und keine Lust mehr darauf hat. Das ist ganz schön crazy. Aber allein die Vorstellung, David Hasselhoff moderiert Wetten, dass in einem Schwimmbad, wo nur vier Leute im Schwimmbad sind. Niemand und wird hört wütend, zu, niemand macht und die mit. Leute werden wütend, weil ein Zettel, wo Käse draufsteht, vorliest. Und Entrüstung im Publikum finde ich auch sehr interessant. Oh, das gibt's doch nicht. Oh na, das hat er nicht gesagt. Naja. Käse. Naja, gut. Vom Käse in gebrochenem Deutsch stehe ich mir auch sehr gut vor. Gute Wörter. Träumst du manchmal auch Träume zweimal? Also das finde ich immer total... Ja, absolut. Echt? Ich hatte tatsächlich einen wiederkehrenden Traum, den ich schon ein paar Mal habe. Und das ist eher so ein Albtraum. Und jetzt ganz kurz, ich kann ja auch kurz zusammenfassen. Auf jeden Fall finde ich schon mal ganz geil. Die erste Ebene des Traums ist, ich schaue Fernsehen. Die zweite Ebene des Traums ist, was im Fernseher passiert. Und zwar sieht man eine Doku, wie es irgendwie jetzt... Gibt es irgendwie einen neuen Trend oder so? Und zwar gibt es so eine Maschine, die kann man sich an den Kopf anschließen. Und die Maschine versorgt dich mit allem. Du musst nichts mehr tun. Du musst dich nicht bewegen. Du kriegst Kalorien, du kriegst Gedanken, du kriegst Input. Man muss sich vorstellen, du träumst gerade in einer Welt, wo alles möglich ist. Ja. Und du guckst Fernsehen. Ja. Ja, aber ich, ja. Ich guck halt du hast aber gar keinen Fernseher, muss man dazu sagen. Nee. Das heißt, du träumst, nee. Du wünschst dir sehnlichst einen Fernseher. Genau, mein innigster Wunsch, ja, damit ich endlich diese Doku anschauen kann. Also diese Doku von dieser Maschine, die man sich an den Kopf klebt und die alles, also man hat überhaupt keine Bedürfnisse, man kriegt alles, wird stimuliert auf allen Ebenen, alles perfekt. Und dann geht eben dieses Reporter-Team geht in so eine Art Drogenkeller und schaut sich da so um und da sieht dann irgendwie so ganz, ganz viele Menschen, so, die alle nackt aufeinander liegen mit allen diesen Maschinen und die einfach nur komplett apathisch in die Kamera schauen mit komplett glasigen Augen und die schon seit Jahren da unten liegen und die sind auch schon so ein bisschen zusammengewachsen. Das ist alles nur noch so eine große Menschmasse, die dann so ganz debil in die Kamera gucken und so ein bisschen hilflos, aber und da irgendwie so vor sich hin vegetieren. Und den hatte ich ein paar Mal im Traum, den finde ich ein bisschen unheimlich tatsächlich. Ja, es ist echt, es klingt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gruselig, aber in dem Ding ist es schon dieser Blick, ne, von diesen Leuten, die seit 4 Jahren da unten hängen und nichts mehr tun und sich nicht bewegt haben, ist schon. Ich habe so ein paar Elemente, die ein paar Mal wieder aufgetaucht sind. Unter anderem Heidi Klum. Heidi Klum zieht sich wie roter Faden durch mein Leben. Und der Monopoly-Mann. Also ich bin sehr, sehr oft. Kindheitstraum. Ich bin sehr oft gefallen in Träumen. Immer wenn ich gefallen bin, habe ich unter mir drehend den Monopoly-Mann gesehen, wie er lachend so sich gedreht hat und dann war der Traum vorbei. Immer. Ich bin immer vom Fallen im Traum aufgewacht und immer hat sich der Monopoly-Mann vor mir gedreht. Aber was heißt also nur das Gesicht oder der ganze? Der ganze Mann. Mhm. Boah, und den gibt's ja auch. Hat man schon mal jemand ganz gesehen? Ich glaube schon, der ist auf der Packung schon. Der fährt auch das Auto, glaube ich. Oh, super grusiger Kerl. Sehr ominöser, sehr unseriöser Typ. Sehr reich, sehr gute Möglichkeiten und sehr, weiß ich nicht, sehr unnahbarer Typ. Und der hat sich mir ausgelacht, wenn ich gefallen bin. Ich bin sehr aufgefallen. Eigentlich in jedem Traum, kann auch in Holland gespielt haben, ich bin immer sehr tief gefallen. Weiß ich auch nicht, irgendwo hin. Ja, das ist die Magie in Träumen. Da kann man sogar in Holland fallen. Ja. Naja. Also, ihr könnt ja gerne mal irgendwie selber analysieren, was diese Träume über uns aussagen. Ihr könnt ja auch mal Bilder malen von unseren Träumen oder irgendwas in der Richtung. Wir freuen uns natürlich immer wieder über Input von euch. Beschäftigungstherapie, die immer raus. Ja, natürlich, klar. Man muss auch Hausaufgaben geben. Man muss bleibt erstmal, das Podcast-UFO ist doch nicht nur ein Podcast. Ich weiß, ihr müsst euch von Pfingsten erstmal erholen. Ja, kommt erstmal runter. Kommt erstmal bitte runter von Pfingsten. War ein geiles Wochenende, aber jetzt müssen wir euer normal. Das Leben geht normal weiter. Der Alltag beginnt. Morgen schon wieder. Ist schon wieder ein normaler Tag. Ich will auf das Podcast-UFO soll eine ganze Bewegung werden. Das ist nicht nur ein Podcast. Da steht Kunst dahinter. Lyrik, Film, ja, verschiedene Medien, Tanz, Ausdruck, ja, Traum, Malerei, Zu viel Traum. Es steht alles da zusammen. Und das fände ich mal cool, wenn das Podcast-UFO so ein Gesamtkunstwerk werden würde. Ja, wenn jemand mal einen Film dreht und mal einen Traum nachstellt oder irgendwie einen Comic. Wer war eigentlich der erste Mensch, der geträumt hat? Ist, glaube ich, es war bestimmt ultra gruselig, weil du kannst es ja. Wir machen jetzt aber nicht die Rubrik an. Oh, natürlich nicht. Ja, gut, aber natürlich nicht. Ja, es mies mal. Ich wollte nur ganz kurz darauf mal hin, Neues. Goldini. Pika Pika. Goldini. Pika Pika. Oh, ich habe bestimmt auch viel von Pokémon geträumt früher. Kann ich mir gut vorstellen. Ich auch. Auf jeden Fall. Eieiei. Bisschen gruselig zurückblicken, ne? Goldini. Ich träume auch immer, wenn ich auch irgendwie mir vorstelle, dass in der Firma läuft gerade nicht so gut, dann mache ich mich auch in Träumen immer fertig. Dann träume ich immer, wie meine Chefs mich feuern oder so, oder total demütigen. Sowas träume ich auch immer ganz oft. So ganz furchtbare Träume, wo ich mir auch mal denke, also das hilft dir ja auch selber nicht, weil du kannst es ja nicht entscheiden, also unterbewusst denkst du ja anscheinend, dass Leute dich hassen. Das willst du nicht träumen, dass sie dich feuern und dich voll demütigen. Ich glaube, man kann bei Trauminterpretation nicht immer so sagen, dass man sich das wünscht, was man träumt oder so. Ich glaube, das kann auch vielschichtiger sein. Ja. Also vielleicht wünschst du dir sogar, dass du gefeuert wirst und dass du eigentlich dass du viel mehr unter dieser Anstellung leidest und dass du eigentlich unzufrieden bist und dass du, also vielleicht hat es noch verschiedene Facetten. Nur weil du von etwas träumst, heißt es nicht automatisch, dass du Angst davor hast oder so. Das ist, glaube ich, vielschichtiger. Ja. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, hätte Freud nicht einen Nobelpreis gewonnen. Kann ich mir vorstellen. Der war das, ne? Das war ein Genie schon. Der Freud war schon ein krasser Typ. Der Sigmund, ne? Ja, ja. Sigmar. Er hat gesagt, alle Träume haben irgendwas mit Sex zu tun, außer Träume, in denen man von Sex träumt. Da geht's um was anderes. Hast du die auch alle aufgeschrieben? Das finde ich schon ganz geil. Hast du auch alle deine Sexträume aufgeschrieben? Ich habe tatsächlich ein paar Sexträume. Ja, ich habe ein paar Sexträume aufgeschrieben, ja. Die würde ich mal gerne hören. Die würde ich jetzt mal gerne hören. Die kann ich dir mal persönlich, wenn wir zu zweit sind, kann ich mir mal eine Kerze anmachen, dann kann ich dir die vorlesen, ja. Es sind schon ein paar ganz gute Ideen dabei, ja. Das ist nämlich ganz schön krass, weil ich habe das Gefühl auch, ich meine, wir sind ja beide noch sehr jung und je jünger man ist, umso mehr träumt man ja auch dann davon. Das ist ja schon ganz schön dreckig. Ja. Ja, müssen wir jetzt über Stichwort feuchter Traum reden eigentlich? Haben Frauen eigentlich auch feuchte Träume? Ja, ich glaube, die haben sehr feuchte Träume. Ich glaube, die haben die feuchtesten Träume. Also jetzt in dem Sinne, also es lässt sich ja nicht eins zu eins übertragen, aber... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, bei Männern ist es ja auch nur rein biologisch, weil es irgendwann einfach überläuft, so. Mhm. Ich glaube, das ist einfach dann relativ klar getrennt. Und okay. Schreibt uns mal. Wir haben ja so viele weibliche Zuhörer. Ihr könnt uns mal ein bisschen die weibliche Anatomie erklären. Lasst uns einfach ein bisschen teilhaben an euren wundervollen, mysteriösen Körpern. Erklärt sagt uns mal, einfach, was wie da es bei euch eigentlich so funktioniert. Erklärt uns einfach von A bis Z einfach mal Rundumschlag. Erklärt uns einfach mal alles. Wie ihr so funktioniert, wie ihr so tickt, was ja. was man so machen soll, um euch zu beeindrucken. Sowas vielleicht mal erzählen. Ja, dir ist schon klar, dass die alle 15 sind, ne? Also ich weiß nicht, ob die, das ist nicht so ganz, was die jetzt erzählen, du musst irgendwie Bruno Mars hören und Justin Bieber auswendig kennen. So, ich weiß nicht, ob das in deiner Alters- bewegen wir uns auch damit auch so am Rande der Legalität. Ich glaube, es wird schon langsam kritisch, ja. Ich glaube, man kann keine Minderjährigen fragen, ob sie schon mal einen feuchten Traum haben. Ich glaube, das geht schon tatsächlich in die Straffälligkeit. Ich hätte schon mal einen Fiebertraum. Also da, das ist ganz schön krass. Dann denkst du nämlich, das, was du träumst, wäre real. Wenn das noch ein Albtraum ist, im schlechtesten Fall, dann drehst du völlig am Rad, du drehst völlig durch. Und dann bin ich auch irgendwie aufgestanden. Und daran erinnere ich mich auch noch. Ich bin gegen das Aquarium gelaufen. Streifen mitgemacht, diese Fische. Auch müssen Fieberträume mitmachen. Ich bin mitten in der Nacht gegen das Aquarium laufen, es ist fast umgekippt. Und ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe geschrien, ich will mich umbringen, holt einen Krankenwagen. Das heißt, wirklich wie am Spieß habe ich das geschrien, obwohl das natürlich nicht so war. Und warum sollte man die Polizei... Ich weiß auch nicht warum. Aber das ist in Rückblicken sehr lustig eigentlich. Also natürlich nicht für die alle Beteiligten da, war es ein totaler Schock. Aber es war einfach so ein Traum. Man träumt halt Dinge und dann sagt man das laut und dann ist es einfach, ist es weird. Und wenn du halt einen Fiebertraum hast, ist es ganz schön krank. Sollte man vielleicht rausschneiden jetzt an der Stelle. Vielleicht, weil das bist du schon mal geschlafwandelt? Ja, zu dem Zeitpunkt. Ach so. Ich bin auch ein einziges Mal schlafgewandelt in meinem ganzen Leben. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Auf jeden Fall war das in Wien. Da waren wir mit der ganzen Klasse unterwegs und Klassenfahrt irgendwas. Ach so, die Momente, wo man gerade nicht, bitte lass mich einfach normal überhaupt jedes Mal schlafen. Und wenn ich einmal mit dem nicht schlafwandelt, wenn dann jetzt... Ja genau, schlafwandelt und feuchter Traum und alles gleichzeitig in genau der Nacht, wo sie gerade versucht haben, dich zu pranken und dir deine Bettdecke geklaut haben und du einfach den Rest deines Lebens sagst, ja Leute, das war's, da kann ich jetzt aufhören. Nee, es war tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Und es war so, dass wir halt im Zimmer waren in der Nacht, alle haben geschlafen und ich bin aufgestanden anscheinend aus meinem Bett, bin zur Tür rausgegangen, hab an der Nachbarstür angeklopft, an dem anderen Zimmer. Jemand hat mir aufgemacht. Ich habe dem anscheinend den größtmöglichen Schwachsinn der Welt erzählt. Also wirklich nur uns zusammen. Der dachte irgendwie, ich bin auf Drogen oder was. Ich habe nur gesagt, ey, sorry, dass ich dich aufgeweckt habe. Ich wollte dich nicht aufwecken. Daran kann ich mich noch erinnern, weil ich das auch geträumt habe gleichzeitig. Dass ich gesagt habe, ey, ich wollte dich nicht aufwecken, tut mir leid. Dann macht er die Tür zu und dann wollte ich... Und dann, genau, also die Tür zu meinem Zimmer war da zu dem Punkt bereits zu und dann macht er die Tür zu und in dem Moment, in dem er die Tür zu macht, wache ich auf. Das heißt, ich stehe in Unterwäsche vor verschlossener Tür in mein Zimmer. Aber auch gut, dass dein träumendes Ich keine gute Gesellschaft ist, dass man einfach die Tür zumacht, weil man Angst vor dir hat. Ja, ich habe mich auch am Tag danach mit dem unterhalten und dachte, ey, das war echt creepy. Du hast echt wirklich nur Müll erzählt. Also das war echt ganz anders als sonst. Ich habe einen Kumpel, der im Schlaf redet. Und das ist ganz schön lustig. Und dann plötzlich, das war auch mal irgendwann so, da habe ich den besucht und dann habe ich bei dem im Zimmer gepennt. Und dann plötzlich fing er an, in der Nacht zu reden von Dingen, die ich ihm erzählt habe. Also er hat mir, und ich dachte, er hat nicht zugehört. Seine eigenen Storys ausgesucht. Ja, er hat mir meine Geschichten erzählt und ich dachte, er hat nicht zugehört, weil ich den ganzen Tag labere und irgendeinen Schwachsinn labere und ich dachte, das interessiert ihn gar nicht. Und ich wusste auch, dass er sich für Fußball nicht interessiert, habe ich ihm was von Fußball erzählt. Und dann wacht er nachts auf und hat mich geweckt dadurch, dass er aufgestanden ist und ist zu mir hingegangen, hat mir die Dinge vom Fußball erzählt. Das ist einfach sehr lustig. Wie gut. Also, ja, das ist mir schon klar. Das habe ich dir gesagt, du Arschloch. Ja, wahrscheinlich muss der ganze Müll einfach jetzt raus. Das Gehirn sortiert einfach alles, was man gelernt hat, was nicht wichtig ist, einfach aus an dem Tag. Ja. Kann auch sein. Ja, auf jeden Fall hatte ich Probleme, wieder zurück ins Zimmer zu kommen, bin dann zur Rezeption. Die Geschichte ist eigentlich viel besser und länger, aber ist auch egal. Macht keinen Unterschied. Naja, ich hatte dann auch mal einen Freund, der auch ein bisschen crazy war im Schlaf. Aber das Allerlustigste, da war ich noch nicht eingeschlafen und er schon, das Allerlustigste war, mitten in der Nacht richtet er sich einfach auf, sodass er im Bett sitzt, schaut mich an, gibt mir einen Thumbs up und legt sich über und schläft. Und ich nur so, okay, danke, cool. Gutes Feedback. Einfach vielen Dank. Es war nicht so lustig. Guter Tag. Es war ein guter Tag. Und dann konntest du auch in Ruhe einschlafen. Ja, hey. Aber auch, aber auch nicht fundiert, sondern einfach nur Thumbs up. Aber wirklich so energisch, so bam, Thumbs up und wieder einschlafen. War ich einfach gut. Das war, glaube ich, das beste Gespräch, das ich mit ihm jemals geführt habe. Mit irgendwem jemals gespielt hat. Ja, dann kommt niemand mehr. Das nächste Mal. Ja. Ja, Traum ist ein ergiebiges Thema. Aber ja, schickt uns doch mal eure Träume oder was auch immer. Ach, ich finde das immer so süß, wie du dann am Ende noch versuchst, die Community mit einzubeziehen. Ja, ja, und sagt uns mal, wo ihr Pfingsten gefeiert habt. Schreibt es bitte bei dem Tweet von Stefan Titze. Schreibt es genau als Reply unter diesem Tweet, wo ihr Pfingsten gefeiert habt. Nee, ihr habt mich schon ganz verstanden. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Es war ein Gag. Nee, habt ihr nicht. Du kannst nicht im Nachhinein sagen, wenn niemand antwortet, kannst du nicht sagen, es war ein Gag. So funktioniert das nicht. Doch, genau so funktionieren Gags. Nun gut, wir sind alle sehr müde. Ich glaube, es war alles sehr. Vielleicht war es einschläfernd. Vielleicht war es sehr schläfrig tatsächlich. Hört ihr das Podcast UFO beim Einschlafen? Würde uns auch mal interessieren. Ja, machen Sie. Machen Sie. Es ist auch so, dass ich jetzt mittlerweile Hörbücher für mich entdeckt habe. Nachts höre ich zum Einschlafen höre ich dann immer Hörbücher. Und dann schlafe ich irgendwann, mache ich die irgendwann aus, weil ich pennen will, weil ich zu müde bin, um der Geschichte zu folgen. Und dann geht die Geschichte aber in meinem Kopf weiter, weil ich habe ja die ganze Zeit eben eine Stimme gehört, die geredet hat, und dann höre ich die weiter. Also ich die ist es aus und dann will ich es wieder ausmachen, das Handy, und merke, es ist schon aus, und das ist dann sehr gruselig, der Moment, wo man eine Stimme hört, die mit einem redet, dann die einem Geschichte Wahlgesänge erzählt. Dazu. Ja, die plötzlich anfängt zu erzählen und einen zu beschimpfen, und dann denkt man, ja gut, ich mach's vielleicht lieber aus, und dann ist das Handy schon aus und es war sich alles eingebildet. Das ist sehr gruselig. So, das war Podcast UFO Folge 21. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt, das Podcast UFO hebt ab!